Verdrängung und Erinnerung. Professor Walter Pehle, Professor in Innsbruck, Historiker, Begründer der sogenannten Schwarzen Reihe des Fischer Verlages. Die Schwarze Reihe über die Zeit des Nationalsozialismus ist weltweit heute die größte Buchreihe zum Thema. Seit ihrer Begründung 1977 war das, wurden mehr als 250 Bände darin publiziert. Lektor und Herausgeber ist der Historiker Walter Pehle. Walter Pehle, wie kam der Historiker, wie kam der Düsseldorfer, der bei Wolfgang Mommsen promoviert hatte, zum S. Fischer Verlag und zur Schwarzen Reihe? In welchem historiografischen Kontext bewegten Sie sich zu dieser Zeit? Ja, das war eine eher umständliche Geschichte und es spielte auch ein Zufall dabei eine Rolle. Ich hatte in der Zeit gelesen, dass da eine Stelle für Pädagogik und Psychologie frei war damals. Sie waren Historiker. Ja. Und da mich das interessierte, habe ich mich darauf beworben und habe die Stelle dann auch gekriegt. Und dann habe ich mit Pädagogik und Psychologie natürlich begonnen, aber noch im Jahr meines Eintritts schon geguckt, was kann man denn sonst so noch machen. Mir war klar, dass ich in einem Verlag arbeite, der eine eigene Exilerfahrung hat. Und ich wusste natürlich, dass das der Verlag von Thomas Mann war, von Franz Werfel, Stefan Zweig. Der Verlag von Anne Franks Tagebuch und Inge Scholz Buch Die Weiße Rose. Deswegen dachte ich mir, das kann ja so falsch nicht sein, wenn ich mich neben der Pädagogik und Psychologie mal in der Backlist umsehe. Als ich Geschichte studiert habe, war die Kontroverse zwischen den Historikern, die Geschichte als Produkt individueller Verhaltensformen und Intentionen, Intentionalisten und denen, die aus marxistischer Sicht die geschichtlichen Prozesse angesehen haben, also sich überlegt haben, wie haben sich die Produktionsverhältnisse entwickelt. Eugen Kogon vielleicht, der SS-Staat gehört im weiteren Umfeld dazu. Dieser Streit war nicht ausgefochten. In welcher Atmosphäre, in welchen Turbulenzen haben Sie mit der Schwarzen Reihe begonnen und auf welches Pferd haben Sie gesetzt? Denn Kaiser Wilhelm II. Und dessen Aktivitäten, später von Röhl geschrieben, erschienen ja nie bei Ihnen. Ja, das hatte gute Gründe. Nicht etwa, weil ich das schlecht gefunden hätte, sondern mich hat das nicht überzeugt. Also diese intentionalistische Schule, diese Unterscheidung kam ja auf mit dem berühmten Buch von Martin Broschardt, der damals der Chef des Münchner Instituts für Zeitgeschichte war. Das Buch ist Der Staat Hitlers, Grundlegung, Entwicklung seiner inneren Verfassung. Und daran knüpfte sich eine Deutungskontroverse an über die Herrschaftsstruktur im Dritten Reich. Und da kamen dann die beiden Begriffe auf, die Sie genannt haben, Intentionalisten versus Funktionalisten. Die Intentionalisten sehen Hitler als die entscheidende Führungsfigur an, ja, obwohl niemand bis heute etwa einen Vernichtungsbefehl gefunden hat. Also mit dieser intentionalistischen These scheint es also nicht allzu weit her zu sein. Und die Funktionalisten, die sagten, dass es keine zentral gelenkte Politik gegeben hat während der Nazizeit, sondern dass die eher mit dem Begriff polykratische Herrschaft charakterisiert werden konnte. Dieser Begriff stammt von Hans Mommsen, der einer der führenden Figuren neben Martin Broschardt in der Schule der Funktionalisten, wenn ich dann mal so sagen darf, gewesen ist. Was meinte der mit polykratischer Herrschaft? Ja, also die Konkurrenz miteinander rivalisierender Gruppen, ja, die so langsam aber sicher zur kumulativen Radikalisierung geführt hat. Das war so eine zentrale These. Mich hat immer interessiert, wie kann das alles passieren? Wie entsteht die Eigendynamik und wie entstehen die selbstgeschaffenen Sachzwänge vor Ort, dass dort Katastrophen entstehen? Mit anderen Worten, die Funktionalisten gehen von einem eher schwachen Diktator aus und sagen vehement und verteidigen das übrigens auch heute noch, dass es keinen direkten Weg von Mein Kampf nach Auschwitz gegeben hat. das ist eben alles sehr viel komplizierter. Und das hängt eben mit den Eigendynamiken vor Ort zusammen, und zwar vor dem jeweiligen Ort. Das kann im Ministerium sein, das kann aber auch in den besetzten Gebieten, in den deutschen Truppen besetzten Gebieten sein. Also das ist egal. Wie schlug sich diese historische Kontroverse, in deren Umfeld ja die Schwarze Reihe geboren worden ist, in der editorischen Geschichte nieder? Womit haben Sie begonnen? Ja, das ist so einfach jetzt nicht zu beantworten. Sie müssen sich vorstellen, ich war nagelneu im Verlag. Und ich musste natürlich auch erstmal gucken. Also es war klar, dass ich mich mit NS beschäftigen würde, weil ich ja promoviert hatte mit einem Thema über NS. Worüber? In der Verwaltung. Der Nationalsozialismus in der Verwaltung. Ja, ja, in der staatlichen kommunalen Verwaltung. Und da hatte ich in einem regionalen Thema ein ziemlich dicke Diss geschrieben. Also bei mir ging es mehr um Regierungspräsidenten und Landräten, ja. Also das hat mich interessiert, und es war klar, dass mich bei Lage der Dinge im Verlag natürlich interessiert das, was hat denn der Verlag eigentlich schon mal vor meinem Eintritt in die Firma, der 1976 stattfand, publiziert. Ich bin ja nicht der Erfinder dieses Themas, ne? Ich stehe schließlich auf breiten Schultern. Es gab gute Vorgänger, und die haben ein Erbe hinterlassen. Und im Programm war, das muss man sehen, nach der 68er-Debatte und dem wahnsinnigen Bücherausstoß, an dem sich natürlich auch Fischer beteiligt hatte, hatte dann 1974 kein Mensch mehr ein Interesse dran. Die Regale waren leergeräumt, sowohl im Buchhandel als auch im Verlag. Wir hatten ganze 3 Titel noch im Programm. Das war, wenn ich mich recht erinnere, das Tagebuch der Anne Frank, die Weiße Rose und die Dokumentensammlung von Walter Hofer, die übrigens alle heute noch lieferbar sind. Dann habe ich mich also dran gemacht, in der Backlist nachzusehen, und habe ein paar interessante Sachen gefunden. Das erste Buch, was ich für eine Veröffentlichung vorgesehen hatte, war von Gustav Gilbert, das war der amerikanische Gerichtspsychologe in Nürnberg. Das Buch heißt Nürnberger Tagebuch, was 1962 bei uns rausgekommen war, und als ich dann kam, war es lange nicht mehr lieferbar, und ich habe es 1977 ans Tageslicht wieder befördert. Es ist übrigens seitdem permanent lieferbar. Also ich finde es ganz toll, dass das erste Buch, was ich gemacht habe, auch immer noch das erste ist, was es gibt, wenn ich jetzt demnächst ausscheide, also nach über 30 Jahren. Dann gab es ein Buch von Hans Rothfels. Das ist ein deutscher Historiker, der damals eine große Rolle gespielt hat. Die deutsche Opposition gegen Hitler habe ich da gefunden. Das habe ich dann allerdings ein bisschen umgetitelt, sondern nur noch deutsche Opposition gegen Hitler getauft, weil ich nicht der Meinung war, dass in dem Buch die gesamte Breite des deutschen Widerstandes enthalten war. Das habe ich mir damals von einem bedeutenden Gelehrten des Instituts für Zeitgeschichte noch mal mit einem hübschen Vorwort absichern lassen, weil ich wusste, dass das eine Bombe war. Dann gab es das Buch von Mitscherlich-Mielke, das ist auch sehr bekannt, Medizin ohne Menschlichkeit, das kennt eigentlich jeder. Das habe ich 78 rausgebracht. Und ein Buch von Ilse Staff, Justiz im Dritten Reich, ein eminent wichtiges Buch, das die Frankfurter Staatsrechtlerin schon 1964 herausgebracht hat. Das galt nach Prüfung immer noch, was sie geschrieben hat. Das habe ich 78 rausgebracht. Das waren die ersten 4 Titel und eigentlich dann auch im Prinzip die letzten. Und an diesen Titeln habe ich, und deswegen sind die auch noch für mich editorisch wichtig, die Umschlagfrage klären können. Das Umschlagdesign, was dann schließlich mit in dem schwarzen Fond herauskam, Schwarz für Trauer, eine schmucklose weiße Schrift für Klarheit und mit einem Dokumentenfoto versehen, was also Quellensättigung signalisieren sollte. Und ich danke heute noch Jan Buchholz und seiner Frau, dass sie damals die ersten Entwürfe gemacht haben, die eigentlich immer noch gelten, moderat weiterentwickelt worden sind und die schwarze Reihe als schwarze Reihe sehr früh schon kenntlich gemacht haben, ohne dass das eine Reihe war. Das waren einfach viele Bücher, die da erschienen, die waren alle schwarz und dann kam so im Buchhandel die Bezeichnung schwarze Reihe auf und später 1988 hieß die dann ein wenig umständlich, aber glasklar die Zeit des Nationalsozialismus. Walter Pehle, wir sind ausgegangen von den Diskussionen der Historiker Ende der 70er, ihren ersten Titeln. Wie hat sich dann Ihr editorisches Engagement ausgewirkt, beziehungsweise in welchem Umfeld konnten Sie dann kreativ und produktiv tätig sein? Ich hatte vorhin das Stichwort Bielefelder Schule genannt, also Geschichte als historische Sozialwissenschaft. Mich hat sehr früh auch schon Mentalitätsgeschichte interessiert, die Geschichte von unten, Oral History und Strukturgeschichte, also keine Biografien großer Einzelner und die Interdisziplinarität von geschichtswissenschaftlichen Bemühungen. Das war mein Ding. Und Sie müssen sich vorstellen, auf dem Historikerdach ist das eine Minderheitenposition damals gewesen. Und ich ging natürlich in die Sektionen, wo diese Leute saßen. Ja, da hatte man das Sample, in dem ich jagen konnte. Ja, zu den anderen ging ich gar nicht erst. Also ich fand Leute, die irgendwie mit dem, was ich mir vorstellte, korrespondierten. Und die habe ich dann angesprochen und habe sie gefragt, typische Lektorenfrage, nachdem man sich vorgestellt hat, woran sitzen Sie gerade? Ja. Und damals gab es auch noch keine Agenten, Literaturagenten, die erzählten dann fleißig, was sie da gerade machten. Und dann habe ich gefragt, wenn mich dann ein Thema besonders interessierte, wie wäre es denn mit Fischer? Ne? Können Sie mir nicht mal ein Probekapitel schicken oder irgendwie so? Ne? Wir kannten uns ja nicht. Heute lasse ich mir nur noch von Jungen Autorinnen, Autoren, Probekapitel schicken, aber auch die meisten so in dem mittleren Alter kennen wir ja und dann, die wären auch beleidigt, wenn man von denen Probekapitel haben wollte. Und auf diese Weise bin ich dann an Autoren gekommen. Es gab aber auch andere Sachen. Ich erinnere noch sehr gern, wie ich Wolfgang Benz vom Institut für Zeitgeschichte damals kennenlernte aus dem Umfeld von Martin Broscher, dem erwähnten. Über den lernte ich gewissermaßen, sagen wir, linksliberale Fraktion des Instituts kennen und ganz viele Autoren. Und viele von ihnen haben bei mir dann geschrieben. Und welche Facetten beleuchtet? Ja, die haben zum Teil eher klassische Diplomatiegeschichte geschrieben. Die haben die Geschichte der Bundesrepublik geschrieben und so weiter. Also und an ein paar NS-Sachen, die mich damals interessierten, sind da auch entstanden. Zum eigentlichen Kern kam ich erst sehr viel später, denn dazu braucht man Zeit und Platz. Ich denke an Hilberg, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wer aus der frühen Zeit stammt, war ein Außenseiter der Zunft. Das war Ernst Klee. Ernst Klee, der in Frankfurt lebt. Und mit Ernst Klee habe ich erst sehr viele Bücher gemacht, von der Art der Sozialreportagen. Und dann schließlich fiel uns nichts mehr ein, also nach Pennbrüdern, Stadtstreicher und über Elektroschocks und Psychiatriereport. Und dann fiel uns nichts mehr ein und dann habe ich irgendwie in einem hellen Moment Ernst Klee mal vorgeschlagen, er soll doch dieselben Themen mal für die Zeit des Nationalsozialismus mal recherchieren, vielleicht kommt da ja was bei raus. Und da waren wir mitten in der Goldader, ja. Dann schrieb Ernst Klee buchstäblich ein Buch nach dem anderen, eins besser als das andere. Eins davon will ich nennen, das grundlegende Buch von 1983 ist sein Buch über Euthanasie im NS-Staat, die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Dafür steht Klee. Dieses Buch wurde von der Wissenschaft natürlich mit größtem Argwohn betrachtet, erstmal natürlich übersehen, dann mit Argwohn betrachtet. Warum? Weil die Wissenschaftler, also meine Fachgenossen, nicht darauf gekommen sind, dass das ein Thema sein könnte. Ja? Das hat unser Frankfurter Autor Ernst Klee denen beigebracht. Ja? Da freue ich mich heute noch drüber, dass es so war. Zur selben Zeit arbeitete übrigens Götz Ali auch an diesem Thema. Ich kannte seine Arbeit, aber dass er damals nicht schon bei uns erschien, hing einfach damit zusammen, dass ich mir keine zwei leisten konnte. Mir reichte Ernst Klee erstmal. Der Durchbruch der Schwarzen Reihe auch in Historikerkreisen, auch auf dem Historikertag, kam mit einer Publikation, die eigentlich zuvor in Deutschland keinen Verlag gefunden hat, beziehungsweise dann von einem kleinen Verlag in Berlin, Olle und Wolters, herausgebracht wurde. Es war ein omnipotent scheinendes Buch, Die Vernichtung der europäischen Juden von Raoul Hilberg. Das war Hilbergs Lebensthema, weit, weit weg entstanden in den USA. Wie kommt Walter Pehle dazu, Hilberg in die schwarze Reihe einzubinden? Wie traut er sich überhaupt an diesen Geistesgiganten heran? Denn da hatte er ja auch, wenn man es frech formuliert, ein gehöriges Fracksausen vor. Ja, das können Sie wohl laut sagen. Also das ist wahr. Ich hatte mich eben gut vorbereitet, und zwar seit Jahren. Hilberg hatte ich gelesen als Student, und zwar auf Englisch, dieses dicke Buch. Also ich habe wochenlang darüber gelesen. Über 1000 Seiten. Ja, ja. Das gehörte damals für mich zu den zentralen Büchern überhaupt zum Thema NS. Und das schwebte mir immer vor Augen. Aber es ist jetzt nun keineswegs so, dass ich dauernd an Hilberg gedacht hätte, ne? Der kam ja erst 1990 ins Haus. Wir sind ja noch in den 70ern, 80er Jahren. Also ich hatte also fleißig gearbeitet. Das gehört ja auch dazu. Und habe den Bereich der Medizin abgedeckt mit den Büchern von Ernst Klee. Eins übrigens davon hat den Geschwister-Scholl-Preis gekriegt. Dann habe ich mich um die Justiz im Dritten Reich gekümmert, ein Buch über Anwälte, ein zweites Buch über deutsche Richter 1919 bis 1945 herausgebracht und noch andere Titel aus dem großen Bereich der Gesellschaft habe ich zahlreiche Titel veröffentlichen können über Familie, ein Buch von Ingrid Weirather, Mutterkreuz, dann über die Schule, über Universitäten, über Wissenschaften, darunter natürlich auch später allerdings ein Buch über die Beteiligung von Historikern, ja, auch nicht gerade vom Pappe, ja. Haben denn diese Bücher Aufsehen erregt? Ja, die haben zum Teil die Aufsehen erregt. Die wurden dann mehr und mehr rezensiert, ja. Und das wurde so nach wie vor langsam aber sicher zur Kenntnis genommen. Ein Buch über Musik, über Theater und so weiter und so fort, über Korruption, übrigens zwei hübsche Bücher. Alles im NS-Staat. Alles im NS-Staat, ja. Dann hatte ich angefangen, im Hinblick auf den Jahrestag des Überfalls auf Polen bzw. Sowjetunion, mich mit Militärgeschichte zu befassen, aber nicht etwa in dem Sinne Reiter von rechts, Reiter von links, ne, sondern mehr eine kritische, moderne Militärwissenschaft, die also den internationalen Standard hatte. Und dazu war ich mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg verbandelt. Wir sind jetzt im September 1989. Ja, so in der Dreh, ja, alles. Und das haben wir vieles gemacht über Militärpsychiatrie. Schließlich näherte ich mich irgendwie an den Gedanken, wir müssen Hilberg machen. Wie komme ich an Hilberg, verdammt nochmal. 1982 war gerade nach 21 Jahren die deutsche Übersetzung des englischsprachigen Buches, Riesenbuches im Folioformat, bei Olle und Wolter erschienen. Und dann war klar, ich musste das haben. Ja, wie richtet man sich dann an den großen Meister? Ich konnte punkten. Und zwar mit praktisch drei Publikationen, die ihm sehr gefallen haben. Und das war mir klar. Das eine war das Buch von Ernst Fraenkel, das hieß Der Doppelstaat, Recht und Justiz im Dritten Reich. Das war so genauso die Kragenweite von Hilberg. Dann von Franz Neumann, das war nun jetzt ganz direkt der Doktorvater von Hilberg, sein berühmtes Buch Behemos, Struktur und Praxis des Nationalsozialismus. Die beiden Bücher waren im Exil erschienen in den 40er Jahren. Und dann schließlich hatte ich noch ein Buch herausgebracht, ein modernes, 1988 Zivilisationsbruch, das Dandina herausgegeben hatte. Und darin gab es ein Interview, was Alfons Söllner mit Raoul Hilberg gemacht hat. Also wir waren dem Meister schon sehr auf die Pelle gerückt, ja. Und dann habe ich dem geschrieben, nein, dann habe ich dem Verleger, Herrn Wolter, geschrieben. Und das klappte dann nicht so richtig irgendwie, weil ich ja der Verlag von der großkapitalistischen Seite war. Ulle und Wolter war ja ein linker Verlag in Berlin und wir waren einfach nicht würdig und geeignet für Geschäfte. Und naja, also langer Rede, kurzer Sinn, am Ende erschien es bei uns. Ich hatte mich nämlich mit Raoul Hilberg in Verbindung gesetzt und es war gleich ein Funken übergesprungen. Und dann hatte ich sie nun die Genehmigung zum Abdruck des Buches. Und bei der Gelegenheit haben wir das dann modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht, 1990. Ist es dann in 3 Bänden in einer Kassette herausgekommen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass es also gewissermaßen das Zentrum der Reihe gewissermaßen, das Buch wurde begrüßt und als Standardwerk gepriesen. Und übrigens die deutsche Ausgabe in der schwarzen Reihe wurde dann zur Standard Edition für viele Übersetzungen in Europa, weil das die modernste Fassung war. Ich bin sehr stolz darauf, dass mir das gelungen ist, war, diesen berühmten Gelehrten an Land zu ziehen. Haben sich damit weitere Historikerkreise geöffnet? Wenn wir Namen aufs Tapet bringen, ausgehend Christopher Browning, Sozialisation in den Vernichtungsfeldzug, die Entmenschlichung der Soldaten, wie da Menschenvernichter draus werden. Ernst Klee hatten Sie erwähnt, Wolfgang Benz, Frank Bajor, Winfried Vogel. Da kommen ja eine ganze Generation zutage, die Sie für Ihre Edition gewinnen konnten. Ja, also das stimmt. Die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Wege mich befinde, wenn ich Hilberg rausbringe, die hat mir sehr geholfen. Und zwar auch bei denen, die Hilberg kannten und bei mir natürlich längst publizierten. Ich denke da etwa an Wolfram Wetter vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Oder der nicht bei mir erschienen ist leider, das war damals Hans-Ulrich Wehler, der hat mich auch bestärkt. Und viele, Wolfgang Mommsen war auch ergriffen und Hans Mommsen sowieso, die haben ja dann alle bei mir publiziert, also bei Fischer. Sie fragen nach den Leuten, die ich da im Dunstkreis des großen Raoul Hilberg hinzu habe gewinnen können. Also eine wichtige Errungenschaft war Götz Ali, den ich aus der Ferne schon lange kannte, der 1993 bei uns herauskam mit der Taschenbuchausgabe Vordenker der Vernichtung, ein Buch, was er zusammen mit Susanne Heim geschrieben hat. Darin ging es um Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Das war also gewissermaßen eine Lizenz. Eine Originalausgabe kam dann 1995 heraus. Sie hieß Endlösung, Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden. Und da sieht man schon die Nähe zu Hilberg schon im Titel. Dann schließlich 2005, also dazwischen kamen noch verschiedene andere kleinere Untersuchungen von Götz Ali, dann erschien 2005 das Buch Hitlers Volksstaat mit dem Untertitel Raub, Rasse, Krieg und Nationaler Sozialismus. Das Buch ist eingeschlagen wie kaum ein zweites in den letzten Jahren. Es war 2005 das wohl am meisten rezensierte Buch auf dem deutschen Sachbuchmarkt. Weil damit die individuelle Schuld und die gesamte Durchwirkung des NS-Staates mit dem vorher ideologisch verbrämten Völkermord auf eine wirtschaftliche Grundlage auch gestellt worden ist. Götz Ali hat, um es ganz verkürzt zu sagen, die These aufgestellt, dass die Deutschen, also die Volksgenossen, persönlich von diesem Räuberstaat gewissermaßen profitiert haben und rechnet ihnen das vor. das hat in die natürlich auch schwere Feindschaften eingebracht. Ne? Götz Ali ging ja so weit zu sagen, dass unser Rentensystem ja eigentlich auch nicht so ganz unberührt davon sein kann, wenn die Zwangsarbeiter gewissermaßen in die Rentenversicherung eingezahlt haben, ohne selbst jemals eine müde Mark davon zu kriegen. Die meisten waren ja auch tot, aber man kann Anschlüsse ja im Zweifel auch vererben. Also irgendwie, das hat ihm viele Feinde eingebracht und seine analytische Schärfe habe ich immer bewundert. Er ist ein stabiler, oder wie man heute gerne sagt, ein robuster Historiker. Walter Pehle, Sie haben die Schwarze Reihe auch als eine populärwissenschaftliche Reihe betrachtet, als eine Form von Volksbildung. Für wen haben Sie die Schwarze Reihe gedacht? Wer sollte das Lesepublikum sein? Und hat das mit der Geburt der Lebensbilder, in denen Sie ja ganz anders und noch viel sinnlicher, nicht mehr von der Struktur, vom System herkommen, sondern von den biografischen, den autobiografischen Zeugnissen zum Individuellen kommen und da Biografien verfolgter vorlegen, aber andersrum, denn die werden zum Beispiel dann aus einem Lager in ein anderes, ein kommunistisches, ein Gulag gesperrt. Ja, die Buchreihe Lebensbilder, jüdische Erinnerungen und Zeugnisse ist eine Subreihe in der Schwarzen Reihe, eine Unterreihe. Sie wird herausgegeben von Wolfgang Benz, der ja mittlerweile dann Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin geworden ist, 1990, und da haben wir angefangen mit diesen Lebensbildern. Ich habe das sehr begrüßt, weil ich den Standpunkt der Strukturalisten, dass also gewissermaßen das Individuum jetzt nicht so eine große Rolle spielt in der Geschichte, irgendwie, das kann man zwar verstehen, aber irgendwie stimmt es trotzdem nicht ganz, ja. Und mich hat natürlich immer die Opferperspektive interessiert, wobei mir vollständig klar ist, dass die Opfer, also die Mehrzahl der Opfer, die haben keine Stimme mehr. Das sind Bücher, warum ich die mache, das sind Bücher, mit denen ich die Zielgruppe eigentlich erreichen wollte, die Anne Frank liest, also junge Leser. Und diese Darstellungen, die inhaltlich so gewählt sind, dass sie also nicht nur diese Zielgruppe der Jugendlichen interessieren, sondern gleichzeitig die Wissenschaft nicht langweilen. Ja, also es muss man nicht immer Warschau, sondern wir haben zum Beispiel ein Buch, das handelt in Transnistrien. Da muss man erstmal nachgucken, wo das ist. Man lernt also in den Lebensbildern immer neue Schauplätze kennen. Diese ganzen Schauplätze, vor allen Dingen im Osten, die von der Wehrmacht und der SS besetzt worden waren und wo dann diese Überlebensvorgänge stattfanden. Da gibt es Bücher, die in Partisanenmilieu stattfinden, zum Beispiel von Rachel Margolis in Vilnius. Also hochinteressante Bücher. Dann gibt es auch ein Buch, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Der Autor ist leider gerade mit fast 100 gestorben, von Julius Wolfenhaut. Das Buch heißt »Nach Sibirien verbannt«, Untertitel »Als Jude von Tschernowitz nach Stalinka 1941 bis 1994«, man höre, 94. Der ist erst 1994 aus den russischen Nachfolgestaaten nach Deutschland in die Freiheit gekommen. Darin erzählt er die Geschichte, wie er von den Nazis verfolgt worden ist und dann aber von den Russen abgeholt worden ist und in den Gulag gesteckt worden ist. Da geht die Geschichte genau andersrum, ja. Und solche interessanten Sachen finden sich in den Lebensbildern. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da noch einige publiziert, weil uns die Zeitzeugen nun wirklich buchstäblich wegsterben.